Ich habe hier ein Wort von Franz von Assisi. Herr, mach aus mir ein Werkzeug deines Friedens, wo Hass herrscht. Lass mich Liebe bringen, wo Kränkung die Vergebung, wo Zwietracht die Versöhnung, wo Zweifel den Glauben, wo Verzweiflung die Hoffnung, wo Finsternis dein Licht, wo Traurigkeit die Freude. Der heilige Franz von Assisi spricht von einer heilen Welt. Er wusste von der unheilen Welt, in der wir leben. Und davon singt auch mein Lied.